Lektion 7, Hörtext 1. Mama, jetzt hör doch mal zu. Friedmann? Hallo Kind, endlich. Ich versuche schon den ganzen Tag, dich zu erreichen. Du bist ja nie da. Ach Mutter, ich habe doch auch noch einen Sag Job. Sag mal, du hast doch jetzt bald Urlaub. Da fährst du doch sicher wieder nach Griechenland. Hast du denn schon alles vorbereitet? Nein, nein, aber... Siehst du, Kind, das habe ich mir gedacht. Immer alles aufschieben bis zur letzten Minute. Und dann vergisst du die Hälfte. Wenn du mit dem Auto fährst, musst du unbedingt vorher alles prüfen lassen. Motor, Öl, Bremsen, die Batterien natürlich. Aber Mama, ich will doch gar nicht... Du musst aber nicht, dass du wieder eine Panne hast wie letztes Jahr. Und eine grüne Versicherungskarte brauchst du auch. Sollen Papa und ich dir vielleicht helfen? Papa könnte ja das Auto zur Werkstatt bringen. Und ich könnte dir die Wäsche waschen und beim Kofferpacken helfen. Aber Mama, das ist doch gar nicht nötig. Bitte, wie du willst. Ich will dir ja nur helfen, damit du nicht wieder so einen Stress vor der Abreise hast. Beim letzten Mal hattest du doch vergessen, dir einen internationalen Krankenschein zu besorgen und eine Gepäckversicherung abzuschließen. Und dann war die Kamera weg und den Arzt musstest du selber bezahlen. Lass mich doch wenigstens für dich die Einkäufe machen, Geld wechseln und Reiseschecks besorgen. Mama, jetzt hör doch mal zu. Ich fahre doch gar nicht mit dem Auto weg. Ich fahre diesmal... Ach, du fliegst. Das ist mir auch viel lieber. Papa und ich machen uns immer Sorgen, wenn du allein mit dem Auto unterwegs bist. Soll Papa dich an den Flughafen fahren? Und was ist mit Bello? Bringst du uns den vorbei oder sollen wir ihn abholen? Die Schlüssel musst du uns sowieso geben, damit wir den Briefkasten leeren und die Blumen gießen können. Aber Mama, ihr müsst doch Bello diesmal überhaupt nicht nehmen. Nein? Du willst ihn doch nicht etwa mitnehmen. Hast du ihn denn schon untersuchen und impfen lassen? Das ist nämlich gar nicht so einfach mit dem Hund ins Ausland. Wo fliegst du denn überhaupt hin? Sicher in die Karibik. Da wolltest du ja schon lange mal hin. Nein, Mutter, nicht in die Karibik und auch sonst nirgendwo hin. Ich fahre überhaupt nicht weg. Ich bleibe diesmal zu Hause. Urlaub in Balkonien. Ich habe mir doch das neue Auto gekauft. Da ist für eine Reise ein... Was? Du fährst gar nicht weg? Na, das hättest du mir aber auch gleich sagen können. Da zerbreche ich mir den Kopf über deinen Urlaub. Aber du lässt mich ja gar nicht zu Wort kommen. Du unterbrichst mich dauernd. Ich habe ja versucht, dir... Ach, Karin, als ob du dich nicht durchsetzen könntest. Du machst doch sowieso immer, was du willst. Aber wenn du hier bleibst, dann kannst du uns ja öfters mal besuchen. Papa freut sich sicher auch, wenn du kommst.